Aus Anlass des 105. Geburtstages von Genossin Kim Il-sung gab der Verlag der Partei der Arbeit Koreas die gesammelten Werke von Kim Il-sung Band 1 in erweiterter Auflage, ein Zyklus der Joseon-Ideologie und der Songun-Idee, heraus, in dem die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung in zeitlicher Reihenfolge systematisch und allseitig zusammengefasst sind. Der Band enthält 96 historische klassische Werke von Genossin Kim Il-sung aus dem Zeitraum von Oktober 15, 1926 bis zum Februar 22, 1933, darunter Reden, Schlussansprachen und Gespräche.